Laut dem Bericht der südkoreanischen Zeitung Gyeongsang Shinmun gaben der Verband der Lehrergewerkschaften und die Beamtengewerkschaft Südkoreas am 4. November im Namen von 42.239 Personen eine politische Erklärung für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye ab. Die Organisationen verweigerten entschieden, der ungerechten Regierung zur Seite zu stehen und verlangten mit Nachdruck den Rücktritt von Park Geun-hye und die Auflösung der gegenwärtigen Regierung.